herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts, Episode 203, jawohl. Und Namen habe ich noch gar keiner. Muss ich erst noch nach der Sendung überlegen, was ich da für einen Namen nehme. Tim LG G3, ja, das LG G3 in aller Munde. Und so einen riesen Hype gibt's da. Deswegen fang gleich mal an, ja. Also das LG G3 ist ja im Prinzip, wenn man so will, ja, der Nachfolger sozusagen von dem Gerät, das auch unter dem Namen Nexus 5 sozusagen verkauft wird. Das entspricht so in etwa dem LG G2. Entsprechend hoch sind natürlich hier die Anforderungen an das G3. Und es stellt sich natürlich die Frage, falls es ein neues Nexus Phone geben sollte und das von LG sein sollte, ja, so viel sollten, ne, dann wäre das vermutlich dieses G3. Ja. Also, wie gesagt, die Erwartungen waren eben riesig groß und LG hat dann eben auch diese schöne Pressekonferenz gegeben. Die Daten sind, naja, also schon gut, sehr gut, ja, aber wie so oft, die können eben nicht dem Hype standhalten. Ja, ich weiß nicht, was man gedacht hat, was da kommt, ja, weil mit diesen Daten hat man eins von den Top-Geräten und ist gut dabei, auch für eine ganze Zeit. Ja. Also mal so das Wichtigste, ja, Snapdragon 801, 2,5 GHz Quad-Core-Prozessor, 5,5 Zoll Quad HD IPS Display. Es wird immer lustiger, die Bezeichnung Quad HD. Ja, also in der Tat 2560x1440 Bildpunkte, 538 Pixel per Inch Wahnsinn-Auflösung, die sowieso kein Mensch mehr sehen kann. Memory ist, also Speicher, gibt es eine 16 oder eine 32 GB Version. Dann eine 2 beziehungsweise 3 GB RAM-Version, ja, also das ist sehr, sehr seltsam, dass es auch zwei verschiedene Versionen gibt mit Hauptspeicher, ja, ich vermute mal, die 32 GB Version hat eben auch mehr Hauptspeicher, warum, das erschließt sich mir noch nicht so ganz, ja, aber oder man ist sich nicht sicher, ob es jetzt mit 2 oder 3 GB kommen soll, ne? Ich weiß nicht genau, dies ist ein bisschen kryptisch, diese Pressekonferenz Ankündigung, also Presse Formular da. Micro SD Kartenslot bis 128 GB Karten kompatibel. Wow, kommt jetzt also auch, ja, mit 128 GB speziellen SD Karten, Micro SD Karten bestückbar. Eine Kamera mit 13 Megapixel und der Hammer, OIS Plus mit Laser Autofokus. Ja, eine Frontkamera mit 2,1 Megapixel. Das mit dem Laser Autofokus, das ist tatsächlich so, dass ein schwacher Laserstrahl auf das Objekt drauf trifft. Damit stellt sich dann der Autofokus wesentlich schneller ein, also so blitzartig stellt er sich ein und macht dann das Foto. Das ist eine sehr starke Verbesserung. Ich habe es zwar jetzt noch nicht in Aktion gesehen, logischerweise, aber die ganzen Aussagen, die man von den Leuten hört, die das Teil schon mal in den Händen erhalten, haben davon gesprochen, dass dadurch wesentlich schneller aufgenommen werden kann. Also quasi in dem Moment, wo man auf eine Taste drückt, ja, mit wenigen Millisekunden Verzögerung wird ausgelöst und fokussiert. Das ist also wirklich eine fantastische Sache. Das muss man mal auch jemand erklären, genau wie das technisch funktionieren soll, weil ja auch die Fokusmechanik beziehungsweise das entsprechende Bauteil, das eben fokussiert, dass das auch so schnell agieren kann. Ja, das ist schon eine interessante Geschichte. Dann mit 3000 mAh Akku ist man auch da gut unterwegs. Noch anzumerken ist, dass das Ganze sogar austauschbar ist, der Akku. Also für Leute, die sich den wechselbaren Akku zurückwünschen, hier ist er. Ja, 4.4.2 KitKat wird dabei sein bei Auslieferung, was auch sehr schön ist. 149 Gramm, sehr leicht. Im Vergleich zu der Größe, also in Relation zu der Größe. 4G-Netzwerk, also LTE ist vorhanden, HSPA Plus mit 21 Megabit Sekunde. Wi-Fi-Netzwerk, A, B, G, N und AC, alles vorhanden. Das Bluetooth ist auch, ich glaube, Version 4.0, Smart Ready, NFC, GLONASS, GPS, klar. Und das Ganze gibt's in Metallic Schwarz, in Seidenweiß, Scheingold, also so glänzend Gold, Moonviolett, Burgundy Red, ja, also Burgunderrot. Nicht schlecht, ja. Also das Moonviolett und Scheingold, das wäre doch sehr interessant, oder? Was das mit dem Smart Keyboard auf sich hat, wird sich erst noch zeigen. Knock-Code, das ist das, wo man also das Handy entsperren kann, indem man in bestimmtem Rhythmus auf das Handy klopft. Ja. Wenn das dann nicht klappt, dann kann man das dann vielleicht auch in dem Rhythmus auf den Tisch kloppen. Aber ob es dann noch immer entsperrt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist das Gerät eigentlich super. Ja, das ist eigentlich eins von den Top-Geräten, ja, in der nächsten Zeit. Was haben die Leute erwartet? Was war mehr? Vielleicht ein schnellerer Prozessor, ja, 801 Snapdragon. Da hat man sich vielleicht erhofft, dass es schon eins von den 64-Bit-Prozessoren ist, die hier voll auch das nicht vorhandene RAM nutzen würden, ja. Das muss man ja auch sagen. Vom RAM kann man sich sicherlich mit 3 GB zurzeit noch nicht beschweren, wüsste ich also auch kein Hype, der jetzt irgendwie gesagt hat, ja, 4 GB RAM. Ja. Ich denke, dass es einfach am Prozessor liegt, 803 Snapdragon, oder vielleicht hat man erwartet, dass ein ganz neuer Prozessor genutzt wird, eben ein 64-Bit-Prozessor. Aber, tja. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt noch ein Hands-on, ein sehr ausführliches bei androidcentral.com. Die haben hier alles unter die Lupe genommen, nehmen hier auch vor allem mal die Kamera ins Visier, im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Laser. Autofokus. Sehr schön. Vom Design her, ja, ist ja so eine Sache. Mir gefällt es eigentlich ganz gut. Hinten der abgerundete Rücken ist nicht jedermanns Geschmack. Flach wäre mir auch lieber. Aber dafür kann man es an der Seite eben relativ dünn machen. Hat es aber doch noch gut in der Hand, weil es ist schon relativ groß mit 5,5 Zoll. Ja, muss man ja sagen. Allerdings sind die Ränder ganz, ganz dünn, so dass ich das auch, also dass nicht jetzt von der Größe her viel verschwendet wird. Also das ganze Handy ist fast ein Display, ja. Und das macht sich dann eben bemerkbar, dahingehend, dass es eben nicht so groß ist, wie man jetzt vielleicht hört, oh, 5,5 Zoll, dann denkt man mal so ein Totschläger. Nö, ist es eigentlich gar nicht, ja. Eigentlich noch okay. Ja, was könnte man sonst noch sagen? Die Bilder, die gemacht werden, sind gut. Ja. Die Widgets, die mitgeliefert werden, sehen auch schön aus. Die Software vor allem sieht sehr ausgereift aus. Das ist ja immer ein Problem bei den LG, also bei den, sagen wir mal, wo direkt eben von LG kommen, die eben nicht gebrandet sind von Google. Mit der Software, die da drauf ist, das ist nicht jedermanns Sache gewesen in der Vergangenheit. Aber man muss sagen, meiner Meinung nach hat sich das deutlich gebessert. Zumindest optisch sieht es jetzt richtig schön aufgeräumt aus, nicht mehr so überfrachtet. Die Sachen sind alle auch funktionell angebracht, die Anschlüsse. Da hat man sich kein Fauxpas geleistet. Man hat hinten Knöpfe. auf dem Rücken sozusagen auch, ja, von dem Phone. Sicherlich müssten sich einige dran gewöhnen, sonst ist es eigentlich auch kein Thema. Also wie gesagt, könnt ihr euch das ausgiebige Hands-on da mal durchlesen. Und ich denke, das kann durchaus begeistern, ja, wenn man eben im Vorfeld nicht zu viel erwartet hat. Einige werden sich jetzt wundern, wieso Hype und so viel hat man jetzt auch wieder nicht gehört. Das mag zwar sein, aber in den USA hat jetzt dieses Erscheinen von dem LG Free doch einen Riesenhype ausgelöst. Also die ganzen Tech-Sites ja, sprechen davon. Vielleicht, weil sie auch denken, dass das das neue Nexus werden wird. Ja, das darf aber sehr stark bezweifelt werden. Dennoch hat es auch hier im Vorfeld viele Erwartungen geschürt, dass es eben das absolut beste Handy überhaupt werden kann. Es ist nicht mehr ganz so einfach, heutzutage zu sagen, das beste Handy überhaupt. Erstmal ist, wenn man das sagt, wenn man das ankündigt, bis das erscheint, ist schon wieder ein besseres Handy angekündigt. Ja? Bei so vielen Herstellern, mit so viel Marktmacht auch und mit so schneller Entwicklung ist das ganz, ganz schwierig. Wie ihr es sicher vorstellen könnt. Nur muss es denn immer wirklich das Allerbeste und Schnellste sein? Das ist das, was mich auch immer bei Google Plus versus Facebook so geärgert hat, ja. Dann heißt es oft, naja, Facebook, Google Plus ist tot, ja, also Facebook hat so viel mehr Nutzer. Ja, Google Plus ist Nummer 2. Muss das immer die Nummer 1 sein? Ich weiß nicht. Wobei, das LG G3 ist in fast jeder Hinsicht momentan top. Ja, also das Top-Gerät. Das Top-Gerät, die Nummer 1. Ja. Aber nicht in jeder Hinsicht. Von daher kommt es eben dann im Durchschnitt vielleicht, je nachdem, was man für eigene Präferenzen hat, für eigene Vorlieben, kommt es eben nicht auf den Platz Nummer 1. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Viel interessanter wird es sein, was wird es kosten in Europa? Ja. Und da hält man sich also noch ein bisschen bedeckt. Ja. Ich weiß nicht, ob es heute schon Ankündigungen, Preisankündigungen gibt für Deutschland bei einem großen Anbieter. Ja, genau. Vorbestellbar. Wer das, ich sehe hier verschiedene Versionen, das müsste, genau, die 32 GB Version, die soll 599 Euro kosten, ja, und die 16 GB Version 549 Euro. Ich denke mal, da ist die Entscheidung relativ schnell gefallen, nämlich die 32 GB Version, ja, weil für, nur 50 Euro mehr kriegt man doppelter Speicher. Ich finde, das ist schon ein Wort und das würde ich ganz einfach mal so machen, ja? Ohne dass man jetzt hier ja, anfängt zu fragen, ob man das überhaupt braucht oder nicht. Ja? Ja. Gut. Ich kann leider hier jetzt nicht sehen bei diesem großen Anbieter hier, ob die 16 GB Version dann auch nur 2 GB Hauptspeicher hat. Das wäre für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen würde, ja, da könnte man auf jeden Fall auf die 32 GB Version springen. Ich kann es hier, wie gesagt, nicht sagen, weil da nichts drüber drin steht. Ich glaube, das ist auch vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig für die europäische Version raus. Dennoch sind die Preise 549, 599 mehr als gerechtfertigt für das Gerät. Auch da ist vielleicht ein bisschen was vom Hype her die Kritik. Da hat man gedacht, dass es vielleicht Google-Preise sind wie bei dem Nexus 5. Geht aus dem Grund nicht, weil Google ja hier quasi die Geräte günstiger eigentlich verkauft, als die LG verkaufen kann. Ja, das kommt eben daher wegen der Menge, die verkauft wird, wegen der Art, die Google nutzt mit dem Verkauf. Im Prinzip gehen ja auch quasi die Gerüchte um, dass Google die auch mit subventioniert. Das heißt, Google zahlt etwas dazu, sozusagen. Ja. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber definitiv ist es auch so bei den alten Geräten, zum Beispiel beim Nexus 4 oder beim Nexus 5 eben gewesen, dass die entsprechenden Modelle, die vergleichbar sind von der Firma, die das Gerät auch produziert hat, dass die dann eben auch nicht mehr zu dem Preis angeboten werden können, sondern wesentlich teurer. Deswegen ist 549 bzw. 599 ein sehr guter Preis. Ja. Da kann man absolut nichts sagen. Auch hier gilt natürlich ein Hammerpreis, der alles weghaut. Das ist es nicht. Muss es aber auch nicht sein. Es ist ein fairer Preis. Es ist ein guter Preis, meiner Meinung nach. Wenn man da mal vergleicht, was so die Konkurrenz zu bieten hat, direkt, dann kommen wir in Gefilde, wo man sagen kann, ja, das ist okay, das ist sehr gut, das ist sogar günstig, also auch von daher kein Problem. Ja. Für die, die sich übrigens mal den ganzen LG Event angucken wollen, das ist möglich. Da gibt es jede Menge Sachen darüber, unter anderem auch das komplette die komplette Videoaufzeichnung von der Keynote, von diesem Pressekonferenz, dieser Pressekonferenz. LG hat nämlich noch ganz andere Produkte vorgestellt, nicht nur das G3, obwohl natürlich da der Hauptfokus drauf gelegen hat. Nein, es sind aber auch noch andere Produkte gezeigt worden, die sehr interessant sein können. Ja? Also hinsichtlich Smartwatches beispielsweise gibt es Neuigkeiten. Auch das LG Home sollte man nicht vergessen, ja, das ja schon hier jetzt eigentlich konkrete Formen annimmt. Wenn man mal auf die LG-Seite schaut, dann ist das auch mit ein Thema, ja, mit der Vernetzung, ja, wenn ich da schaue, wenn ich hier jetzt mal eine Waschmaschine aufrufe, ja, entsprechend, dann gibt es da auch schon Hinweise zu sehen, dass da was im Kommen ist mit der Verknüpfung von Smartphones. Diese, ja. Das, was Google eigentlich, oh, nein, nicht Google, das, was Apple angekündigt hat, das ist im Android-Bereich schon lange angekündigt. Aber ich muss sagen, die Firmen tun sich da ein bisschen schwer, wie ich vermutet habe, weil man meiner Meinung nach noch nicht so ganz weiß, was man denn eigentlich damit anfangen will, ja, mit dieser Heimvernetzung von den ganzen Sachen. Ja. Arcus hat's auch, tut's auch ständig, immer und immer wieder erwähnen, diese Vernetzung daheim, ja, aber es ist Smart Home, nennt sich das bei Arcus. Aber konkret, wie das dann tatsächlich aussehen soll, da wird eben weiterhin noch rumgedruckst. Ja? Man weiß nicht genau, wohin da der Weg gehen soll, glaube ich. Gut, also LG G3, Riesenhype, schönes Handy, gute Daten, guter Preis, Riesenhype, habe ich schon gesagt, LG Pressekonferenz anschauen, alle Links auf der Seite anpassen. Ja, ich muss mich heute ranhalten, ich habe jede Menge Zeit verloren, deswegen ist es heute schon relativ spät, ja, mit dem Ancast. Es hat aber bestimmt der Grund, ja, ich verrate noch nichts, aber warum, das verrate ich nächste Sendung, ja, da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Allerdings ab vom Mainstream, ja. Das wird vielleicht nur für einen kleinen Teil der Leute interessant sein, aber nichtsdestotrotz werde ich da ausführlich da nächste Woche drüber was sagen. Aber das ist jedenfalls der Grund, warum ich hier so nur schleppend hier vorangekommen bin, ja, und immer mal wieder hier einen Blick werfe da gerade, ja, was da alles los ist damit, ne? Ja, gut. Also komme ich mal zu den News. WhatsApp bekommt Probleme wegen unzulässigen AGB. Ist jetzt verurteilt worden von dem Landgericht Berlin. Meiner Meinung nach auch überfällig. Immer wieder ist ja WhatsApp negativ aufgefallen, was Datenschutz betrifft, was Sicherheit betrifft, Datensicherheit betrifft. Was aber bisher kaum gesagt wurde, ich habe es nur mal angesprochen, dass diese Webseite bis vor kurzem wusste man noch nicht mal, wer hinter WhatsApp steht. Erst kurz vor dem Kauf und beim Kauf von WhatsApp von Facebook wurde überhaupt mal bekannt, wer das überhaupt gemacht hat. Ja, das waren ein paar Leute im Prinzip, die die App betrieben haben. Das zwei Leute eine ganze Zeit lang. Dann gab's, hat sich das ein bisschen, ja, haben sind immer mehr Leute eingestellt worden. Zum Schluss waren es gerade 13 oder so Leute, die eben da gearbeitet haben an der App. Und die AGB waren und sind bis jetzt noch nicht in Deutsch erhältlich. Ja. Und das ist ein klarer Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln bei uns. Wer auf dem deutschen Markt ein Produkt rausbringt, muss auch deutsche AGB vorlegen können. Ja, das wurde jetzt eben festgestellt. Und das Urteil ist eigentlich relativ deutlich. Wenn die Vertragsbedingungen nicht in Deutsch veröffentlicht werden und auch ein vollständiges Impressum auf der Seite vorhanden ist, dann werden 250.000 Euro Ordnungsgeld fällig oder eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten für den Chief Executive Officer. In der Vergangenheit war ja WhatsApp so dreist und hat die entsprechenden Anträge und Abmahnungen einfach nicht beantwortet. Ja. Das wurde also 2012 zweimal erfolglos abgemahnt. Es wurde einfach ignoriert. Dann hat WhatsApp im kalifornischen Santa Clara sich natürlich auch ein bisschen so hinter die US-Gesetze gestellt und auch dann die Entgegennahme amtlicher Dokumente verweigert. Ja. Das heißt, man konnte das einfach nicht zustellen. Ja, und auch hier die Verhandlung wurde einfach ignoriert. Es war kein WhatsApp-Vertreter vorhanden. Deswegen wurde ein Versäumnisurteil erwirkt. Natürlich kann auch ein Urteil erwirkt werden, wenn die Partei sich nicht einfindet, ganz klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann dieses überhaupt zugestellt werden, dieses Urteil? Denn wenn die das weiter verweigern, ja, rechtliche Dokumente entgegenzunehmen, dann hat die, ja, dann hat das Gericht ein Problem. Nur was kann man denn dann dagegen machen? Ich meine, das ist ein ganz klarer Rechtsverstoß hier. Da guckt man fast ohnmächtig zu. Was könnte passieren? Was kann man dagegen machen? Ich meine, wenn das so weitergeht, bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als dass die App eben der Vertrieb der App im Play Store und im iOS Store, im Apple App Store verboten wird, ja, weil es eben ein Produkt ist, das in eklatanter Weise gegen die Richtlinien verstößt. Deswegen darf man die App auch nicht in Deutschland anbieten, ja, im Prinzip. Ja, ein Produkt, was eben, wenn WhatsApp sagt, ach okay, Deutschland interessiert uns nicht, ist okay. Ja, dafür gibt es aber in den einzelnen Stores dann auch Möglichkeiten, dass eben die App nicht installiert werden kann in bestimmten Regionen. Das ist ja normal. Das wird von Google und von Apple schon seit eh und je oder seit sehr langer Zeit gemacht, dass eben der Entwickler entscheiden kann, nein, die App soll dort nicht angeboten werden, sondern nur in dem, in der Region und so weiter und so weiter, was auch teilweise vernünftig ist, wenn zum Beispiel ein Dienst gar nicht funktioniert außerhalb von, sagen wir mal, den USA, dann ist es sinnlos, das Programm in Deutschland anzubieten, weil man gar nichts mit anfangen kann. Ja. Andere Sachen sind dann eben Apps, die illegal sind in Deutschland, aber eben zum Beispiel legal sind in einem anderen Land. Ja, auch das ist möglich. dass das dann eben der Entwickler entscheidet. Und dann muss eben hier Google bzw. Apple angehalten werden, diese Apps aus dem deutschen Store zu entfernen. Ja. Die Benutzer müssen allerdings auch angehalten werden, dass eine Firma, die ein solches Gebaren an den Tag legt, ja, und hier ganz klar zeigt, was sie denn von Datenschutzrichtlinien in Deutschland hält, nämlich gar nichts, dass eine solche Software schon mal erst gar nicht installiert werden sollte. Das ist, glaube ich, braucht man gar nicht mehr drüber zu sprechen. Also, mir geht das sowieso nicht in den Kopf, aber das ist ja, war ja schon immer so, dass ich verstehe nicht, warum die Leute das nutzen. Aber dass ja, dass so eine Firma, die sich um Recht und Ordnung überhaupt nicht kümmert, ja, dass die ihre Produkte hier vertreiben darf, das kann natürlich nicht sein. Ein Verbot von WhatsApp halte ich allerdings für absolut blödsinnig. Ja. Ich fürchte nämlich, darauf wird es nämlich hinauslaufen. Ja. Die Sperrung in den App Stores, das finde ich okay. Ja, aber das Verbot ist kontraproduktiv. Man sollte den Menschen hier die Wahl lassen, ja, dann zum Beispiel über die Webseite von WhatsApp, ja, was auch möglich ist, die App direkt zu installieren. Sideloading funktioniert ja wunderbar auf dem Android. iOS-Nutzer, die sollten sich dann eben an Apple wenden, dass ihr iPhone endlich auch Sideloads installieren kann. Wenn nicht, tut mir leid, ja, geht nicht. Aber so offiziell in einem deutschen Store, ja, angeboten, das finde ich, das muss dann auch unterbunden werden. Vielleicht zahlt ja auch hier dann jetzt WhatsApp diese Abmahnung und bringt dann deutsche AGB raus, ja. Ist ja jetzt, wie gesagt, von Facebook gekauft worden. Von daher denke ich mal, dass es nur noch kurze Zeit dauert, bis dann die schlimmen AGB auch in Deutsch übersetzt sind. Vielleicht wissen die, warum die das nicht in Deutsch machen, denn wenn man das so liest, tja, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Ja, also, gut. Weiter. Kamera-Update, Timer, Fisheye und 4:3 Format wurden beim letzten Google Camera App Update gemacht. Eingeführt. Was ich gar nicht gewusst habe, 4:3 Format ist das Format, mit dem die maximale Megapixelzahl überhaupt erstmal erreicht werden kann. Ja. Bisher war ja mit dieser Kamera-App nach dem Update nur 16:9 möglich und damit weniger Megapixel, als die Kamera eigentlich geboten hat. Ja. Faszinierend. Das kann man aber jetzt ändern, indem man auf 4:3 schaltet und dann die volle Auflösung bekommt. Ja, das gilt übrigens nicht für jedes Gerät, aber für die meisten, zum Beispiel eben für das Nexus 4. Da war ich doch überrascht, dass ich die ganze Zeit mit nicht den vollen Megapixel geknipst habe. Brrr. Ja genau, also der Timer ist zurück. Unglaublich war ja, dass der Timer gekillt wurde. Ja. Es ist mir zum Glück nicht aufgefallen. Ich habe es eben nicht gebraucht. Aber das soll nicht heißen, dass ich das sonst nie brauchen werde. Ja. Und deswegen ist es gut, dass der Timer zurückgekommen ist. Damit kann man eben die Auslösung verzögern, kann dann zum Beispiel alles ausrichten, drücken und dann hat man zum Beispiel 10 Sekunden Zeit, für sich in Position zu gehen und dann wird erst fotografiert. So kann man eben besser so Gruppenfotos etc. machen. Ja, und dann die Fisheye-Optik bei der Panoramaaufnahme. Das dürfte auch interessante Effekte liefern und werden wir bestimmt bald mehr Bilder sehen im Internet, die diese Fisheye-Optik nutzen. Ganz nett. Also wieder mal ein gutes Update. Ja, leider ist immer noch diese riesen Schallfläche, die ein ganzes Stück vom Bild wegnimmt, für ein Bild auszulösen, immer noch vorhanden. Mir vollkommen Unverständnis. Dennoch, das Update zum Update ist immerhin ausgezeichnet und bringt wieder sehr viele Neuerungen. KitKat-Upgrade, das wartet für das Galaxy S4 Active. Nein, Samsung hat euch nicht vergessen, auch wenn das Galaxy S4 Active nicht so gut verkauft wurde, aber es wird dennoch liebevoll gewartet, ja, von Samsung, indem jetzt eben ein neues 4.4.2 KitKat Update herauskommt dafür. Da könnt ihr euch dann vieles davon versprechen, zum Beispiel eine schnellere Performance, ja, bessere Laufzeit, ja, und auch ein Fullscreen-Album, ja, was sind Kamera sind das? Ach so, ja, genau, der Kamera Shortcut auf dem Lockscreen ist möglich. Wireless Printing ist machbar. Eben alles das, was unter 4.4.2 KitKat geht und vorher eben nicht gegangen ist. Super. Das Update bekommt ihr natürlich über das Software-Update-Menü oder wenn ihr es schneller haben wollt, über Keys. Ja, diese wunderschöne Software, die man da braucht. Akkudegeneration ist endlich enträtselt, ja, und das heißt vielleicht bald längere Lebensdauer des Akkus, also das heißt nicht längere Standby-Zeit, sondern dass der Akku länger hält. Normalerweise kann man heutzutage sagen, man merkt schon nach einem Jahr ein bisschen, ja, ein bisschen Kapazitätsverlust vom Akku, ja, und nach 2 Jahren kann das unter Umständen schon recht deutlich sein. Und die Lebensdauer von so einem Akku ist eigentlich 3 Jahre im Durchschnitt. So sagt man zumindest. Ich selbst kann das jetzt nicht ganz so nachvollziehen, weil meine Akkus haben eigentlich bei den Geräten extrem lange gehalten. Vielleicht liegt es auch an meinem konsequenten Verhalten, Ladeverhalten, die ich schon von früher noch kenne, ja, wo man auch gesagt hat, Lithium-Ionen-Akku auch, ja, dreimal laden, vollständig entladen, bevor man es wieder lädt, ja, also immer ein voller Ladezyklus, dreimal, ja. Ich habe das immer noch fünfmal gemacht, zur Sicherheit, ja. Und dann kann man durchaus auch immer wieder mal zwischenladen, aber ich tue immer, ja, so alle 14 Tage mindestens den Akku mal komplett leer werden lassen, bevor ich ihn dann wieder dran setze. Ja. Niemals längere Zeit entladen liegen lassen. Ja. Und somit bin ich eigentlich relativ gut gefahren. Ich habe Lithium-Ionen-Akkus hier, die sind schon, Moment mal, wie alt ist das eine? Ich glaube 6 oder 7 Jahre. Ja, und hat immer noch Akkuleistung, natürlich nicht mehr so viel, ist klar, aber dennoch von kaputt gehen kann man da gar nicht sprechen. Aber es scheinen auch Leute da große Probleme damit zu haben. Jedenfalls haben jetzt Forscher vom Lawrence Berkeley Institut herausgefunden in Stanford und Stanford ein Muster herausgefunden, ja, dass Akkus, ja, nach einem Muster eben kaputt gehen und jetzt sind die dabei, da dagegen zu wirken, ja, entsprechend dem Muster zu agieren, damit der Akku wesentlich länger hält. Interessant ist, dass das bei Metallhybrid-Akkus, dass das hier schon längere Zeit benutzt wird, beispielsweise in der Automobilindustrie bei Elektroautos beziehungsweise beim Toyota Prius. Da werden zusätzliche Kapazität bereitgestellt, ja, die über die Lebensdauer des Autos, ja, dann bei Bedarf also andere Zellen, die verbraucht sind in der Batterie, quasi ersetzen können. Ja. Das heißt, im Prinzip wird immer nur 60% genutzt und die 40%, das ist quasi die Reserve, die dann defekte Zellen quasi austauschen können. Ja. Ist aber nicht genau das, was jetzt hier mit gemeint ist bei den Lithium-Ionen-Akku. Aber im Prinzip wenn man das Akku intern jetzt betrachtet, ein ähnliches System. So wird also erkannt, wie die Akkus kaputt gehen und wird entgegengewirkt, indem man dann andere Muster quasi zur Verfügung stellt, die dann als Austausch wieder gelten können, beziehungsweise die eben der Erosion in diesem Muster entgegenwirken können, ja, durch eben verschiedenes verschiedene Schalten und Walten und die chemische Komponenten dürfen wir auch nicht vergessen. Und somit kann es also dann sein, oder die sind dran, dass eben Lithium-Ionen-Akkus viel, viel länger von der Lebensdauer her halten als die angegebenen 2-3 Jahre, das dann vielleicht doppelt so lange hält. Ja, das wäre das Optimum. Und ja, vielleicht lade ich die ja schon so, ja, mit meinem Verhalten, dass ich genau diesem, ohne dass ich das weiß, genau diesem Muster hier entgegenwirke, denn bei mir halten die Lithium-Ionen-Akkus fast alle ziemlich lang. Ich habe nur mal zwei kaputt gemacht an einem Laptop, und zwar weil ich den Laptop zeitlang nicht benutzt habe und hab den Akku nicht rausgemacht und dann hat er sich entladen und dann war es das dann. Also war tiefenentladen und da ist ein paar Tage liegen geblieben oder ein paar Wochen sogar, ja, und dann war der Akku kaputt. Einfach kaputt, er ging einfach nur noch schlagartig, dann beim nächsten Laden nur noch ein Viertel der Kapazität, damit kann man schon sagen, kaputt. Aber wenn man den Lithium-Ionen-Akku immer stresst, immer genug nutzt und dann auch eben immer mal wieder ganz entladen lässt, aber dann gleich wieder ans Ladegerät setzt, dann ist das sehr, sehr gut für den Akku. Übrigens spielt es im Normalbetrieb keine Rolle, wie es immer fälschlicherweise heißt. Das lässt sich auch wissenschaftlich beweisen. Spielt keine Rolle, wenn man zwischendurch lädt, ja, in dem Ladezyklus an sich. Das heißt, wenn da steht zum Beispiel 500 Mal wieder aufladen, dann heißt das nicht, dass man jetzt 500 Mal das Netzteil anschließen darf und dann ist der Akku kaputt, sondern das heißt, dass es 500 Mal die volle Kapazität geladen und entladen wird. Ja, und das kann man aber auch in Teilschritte machen. Das heißt, wenn man zweimal nur 50% heruntergehen lässt und wieder auflädt, dann ist es ein Ladezyklus, aber nicht zwei Ladezyklen. Ja, das ist interessant. Also ich könnte jetzt noch ein paar Stunden über Akku reden, ich muss mich aber beeilen. Amazon will bald Musikstreaming starten für Prime-Kunden, zumindest mal in den USA. Ob das auch dann für Deutschland interessant ist, kann ich auch noch nicht sagen. Aber ich denke mal, das wird bei uns sicherlich noch etwas dauern. Dennoch wäre es eine schöne Sache für die Prime-Kunden, die wiederum ohne Aufpreis eben dieses Musikstreaming auch noch nutzen könnten. Ja, das ist ja schon mal was. Also der Amazon Prime Account wird immer interessanter. Ja? Aber die bange Frage ist auch, wird es für normale Android-Geräte funktionieren oder nur für die Kindle-Geräte? Ja, Amazon hat sich da ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert für die normalen Android-Geräte. Immer wieder wird gesagt, die machen da nichts dafür, zum Beispiel wie mit dem Streaming-Video, wegen Kopierschutz, weil man Android nicht genug schützen kann. Ja, und nur auf ihren Geräten sei das sicher für die Content Provider. Ja, die interessieren mich aber an feuchten Kehricht, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen doppelt. Ja, erstmal kommt's überhaupt zu uns und dann kommt's überhaupt für normale Android-User oder kommt's nur für die Kindle Fire-Benutzer. Gut. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Dieser Rules. Dann Galaxy Case Zoom erscheint bald in Großbritannien und deswegen dürfen wir auch davon ausgehen, dass es auch bald bei uns erscheinen wird. Das ist der Nachfolger von der Galaxy S4 Zoom Kamera. Und wie das Design auch vermuten lässt, wird es wohl mehr oder minder auf dem Samsung Galaxy S5 basieren. Ja. Der Zoom hat allerdings dann, wie sich eben für diese Reihe gehört, ein richtiges Objektiv und ist eben eine richtige Kamera mit integriertem Android Gerät sozusagen und nicht umgekehrt. Ja, da ist definitiv der Fokus auf der Kamera, deswegen vernünftiger Blitz, richtiges Objektiv mit optischem Zoom, ja, und so weiter. Zehnfach optischer Zoom ist dran, 20,7 Megapixel Sensor. Ja, das Display selbst sind ein 4,8 Zoll Display mit 4,4 KitKat und das wird also auch wieder für Fotografie interessant werden, wenn nicht wie immer bei diesen Geräten der Preis problematisch werden könnte. Ja, die bisherigen Samsung Galaxy Zoom Modelle sind einfach viel zu teuer, wenn man das vergleicht mit einer normalen Digitalkamera mit sogar teilweise noch besseren Leistungen, die noch nicht mal ein Viertel von dem kosten. Ja, aber zum Beispiel wie die Samsung Geräte WB Reihe auch eine Anbindung an Android bringen. Ja, auch da kann ich vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das wird euch noch wundern. Und da kann man dann also schon sagen, dass es günstiger wäre in jedem Fall. Selbst wenn man bei Samsung bleiben würde, eine normale Kompaktkamera zu kaufen mit wesentlich besseren Daten, die günstiger ist als das Galaxy Zoom. Ja. Auf der anderen Seite hat man dann eben ein Gerät, ja, weil mit den anderen konnte man auch telefonieren. Ja, ich denke, das wird bei der hier genauso sein. Das heißt, man müsste eigentlich nur noch ein Gerät mit herumschleppen, was für viele, die hauptsächlich oder viel fotografieren auch mit ihrem Handy, natürlich da perfekt ist. Nicht perfekt ist aber, dass es dann richtig dick ist, das Handy. Eben wie, eher wie eine Kamera. Naja, okay, hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Der schöne Go Launcher X ist in Version 5.0 jetzt erhältlich mit neuen Themes und neuen Features. Wer also Fan von so Third-Party-Launcher ist, der kann sich das mal angucken. Go, dieses Go-Dev-Team ist ja schon bekannt für alle möglichen vernünftigen, guten Erweiterungen. Ja. Und der Go Launcher X war immer sehr, sehr beliebt. Und jetzt wird es das eben noch wurde das eben nochmal verbessert. Man kann gleich auf den ersten Blick erkennen, dass für die KitKat-Geräte hier oben die transparente Statusleiste und die transparenten Funktionskeys unten vorhanden sind, kann man gleich sehen und das kann ich nur begrüßen. Ja. Des Weiteren gibt's neue Themes, wie beispielsweise ein Touch with UI Theme. Ich weiß zwar nicht, wer sich das freiwillig antut, aber aber es ist möglich, wer es denn will, ja. Entschuldigung. Ja. Und noch weitere neue Themes sind hinzugekommen. Ich guck mal, ob ich hier, what's new, genau. Eine neue Flat-Style UI ist auch hinzugekommen. Also auch das wird sehr interessant sein für Leute, die jetzt auch das dieses Stock Android KitKat Design doch wesentlich besser finden, ja, als das alte. Und da gibt's auch Themes, die dann eben angepasst sind für Go Launcher X. Dann Fullscreen Folder mit Smart Card Funktion dürfte auch für viele interessant sein. Die Go Panels sind ja schon interessant, wenn man die nur so sieht, ja. Dann wurde auch noch was verbessert, die Autofolders wurden verbessert, Long Press Homescreen kann man jetzt auch das Menü mit aktivieren und. Also ein paar nette Änderungen wieder. Die Größe vom von diesem Launcher gefällt mir natürlich nicht ganz so, obwohl sie im guten Mittelfeld liegt. Es gibt also wesentlich größere Launcher. Ich selbst habe auf meinem Nexus 4 wegen der transparenten Leiste oben und den Buttons, Funktionsbutton unten, die transparenten, immer noch mein Holo Launcher HD am werkeln und bin eigentlich damit ganz zufrieden und der hat, glaube ich, ein Megabyte, ein bisschen mehr als ein Megabyte. Also, so. Bin da ganz zufrieden damit. Gut, also, Go Launcher X für die Thema unter euch. 7 Zoll Smartphone. Ja. Samsung bricht die 7 Zoll Grenze auf für Telefone. Ja, ihr habt richtig gehört. Jetzt sagt wahrscheinlich jetzt, ja, 7 Zoll ist ein Tablet. Nein, ist kein Tablet. Das neue Mega-Device, ja, Samsung Galaxy Mega-Device, vermutlich wird es Galaxy W heißen, also Galaxy W. Und das ist der Nachfolger von Galaxy Mega 6.3. Und jetzt bringen sie eben zustande ein 7 Zoll Smartphone raus. Das ist wirklich als Telefon gedacht. Ist, hat alle diese Funktionen, nur mit einem riesigen Display, ja, was mir persönlich besonders gut gefällt, logischerweise, ja. Aber die technischen Daten sind leider nicht ganz so gut, wie ich mir die gern erhoffen würde. Oder oft habe eigentlich von dem Nachfolger. Das Problem ist ja gewesen beim Samsung Galaxy Mega 6.3, dass eben die technischen Daten nicht ganz so toll sind. Leider auch bei dem Mega 7 oder Mega Galaxy W oder W ist noch nicht hundertprozentig klar. Mit einer 720p Auflösung, das 7 Zoll Bildschirm, ja, wird man auch jetzt nicht unbedingt die Pixeljäger ansprechen. Ja. Snapdragon 400 Prozessor leider nur mit 1,2 GHz Quad-Core, 1,5 GB RAM für so ein großes Gerät auch schon hat an der Grenze, 8 GB interner Speicher, da merkt man gleich, wo das angesiedelt ist. Freuen dürft einem dann sicherlich der Preis, der das auch beim Mega 6.3 ja sehr, sehr gut war. Momentan liegt der Marktpreis beim Mega 6.3, wobei das kann man nicht vergleichen, das ist ja schon ziemlich lange auf dem Markt, so bei etwa 359 Euro. Ja, ich schätze mal, dass das das Galaxy W oder Galaxy Mega 2 oder 7, was weiß ich, wie das heißt, ja, dass das dann ungefähr so in dem Preisbereich liegt von so zwischen 400 und 450 Euro, denke ich, beim Erscheinen. Und vielleicht hat ja Samsung sogar noch hier eine Überraschung auf Lager und macht sogar noch günstiger. Aber es ist auf jeden Fall im Mid-Range-Bereich angesiedelt. Und naja, ich weiß nicht, bei mir ist immer so die Erwartung, wenn etwas einen großen Bildschirm hat, dann muss es auch große Leistungsdaten haben. Ist vielleicht blöd, aber ja, ist nun mal so. Tja, der wenn das Android-Smartphone mithört, ja, das ist okay, Google. Das hat man bisher beim Moto X ja schön gesehen und offenbar soll das jetzt auch für andere Smartphones mit Android ausgeweitet werden, so dass man also quasi immer mit OK Google, ja, loslegen kann, um dann eben zum Beispiel eine Google-Suche zu starten. Ist zumindest mal kontrovers. Da haben eben einige Angst, ja, weil eben dann quasi immer gelauscht wird sozusagen, ja, und eben auf das Keyword geachtet wird. Das ist, Hallo Google oder wie auch immer, okay Google, ja. Aber ist halt eine Vertrauenssache, ja, ob wirklich nur nach diesem Keyword gescannt wird oder ob das, was so gehört wird, auch sonst irgendwie verwertet werden könnte. Ja, also sicherlich kann man das ausnutzen, ja, wenn die Funktion vorhanden ist. Man kann es allerdings auch ausschalten, von daher ist natürlich keine Panik angesagt, aber ist eigentlich sogar ganz gut, wenn die Leute selbst entscheiden können, dann, wenn das bei allen Android-Handys vorhanden ist. Wie gesagt, wer das nicht mag, kann es ja abschalten und dann ist es ja hoffentlich okay. Man, hoffentlich kann man das nicht wieder anschalten von der Ferne. Google Maps hat nach dem letzten Update auf die Version 8.1 wieder eine Geländeansicht. Ja, die wurde kurzerhand rausgeschmissen. Warum, weiß keiner. Ja, vielleicht waren das rechtliche Probleme oder man hat es einfach nur vergessen. Auf jeden Fall sind sie jetzt wieder da. Und damit haben die sicherlich viele Geocacher wieder glücklich gemacht. Ja, man, es gibt zwar gute Alternativen mittlerweile, wie ich festgestellt habe, mit Open StreetMaps-Karten, ja, die auch, wo es auch ein Höhenprofil mit gibt. Die habe ich auch auf meinem Outdoor-Navi von Garmin drauf. Ja. Outdoor, nicht Auto. Und ja. Von daher ist es aber trotzdem gut, weil es eben doch der ein oder andere benutzt. Ja, übrigens, kurz noch Erfahrungen, ja, von den ersten Testfahrten mit dem OSM End Maps and Navigation heißt es, glaube ich, genau. Ja, komm, ist ja der Name. Ich habe so die ersten Fahrten angetreten und muss sagen, erstaunlicherweise gut. Auf der Strecke allerdings auch keine kleinen, ja, unbekannten Strecken. Es ist sogar die richtige Geschwindigkeit mitgespeichert, so dass mir das Navi auch sogar sagen kann, wenn ich zu schnell fahre. Ja, das passiert normalerweise nicht, habe ich nur gemacht zum Ausprobieren, gell? Ja. dass dann eben, dass man eben runtergehen soll und kriegt dann eben die entsprechende Geschwindigkeit eingeblendet. Ich habe auch dauerhaft eingestellt, dass also dauerhaft die Geschwindigkeit gezeigt wird, die erlaubt ist, ja, weil kommt schon mal vor, dass man vielleicht, war da jetzt ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild oder nicht, dann kann man wenigstens nochmal gucken, wenn man unsicher ist, wenn da steht 70, ja, dann sollte man vielleicht dann doch, ja, runtergehen mal vom Gas, ne? ja, also ist erstaunlich gut. Die Streckenführung klappt, die Sprachausgabe ist okay. Bisher gibt es absolut nichts dran zu deuten, außer dass bei Fahrtantritt die Suche sich als sehr, sehr umständlich erweist bei diesem OSM-End. Da bin ich mal gespannt, wie das andere Programm, das noch vorgeschlagen wurde, funktioniert. Und das werde ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt bis nächste Woche noch dazu komme, aber auf jeden Fall spätestens übernächste Woche werde ich das nochmal testen. Ja, ich möchte mit OSM End nochmal, auf jeden Fall nochmal einen Geocaching Drive machen. Das heißt, weil ich da eben meistens auf Straßen fahre, die ja, von denen hat eigentlich noch niemand was gehört. Ja. Bei Google Maps, muss ich sagen, sind die auch ganz gut drin. Wobei ich da auch manchmal gesagt bekomme, ich soll auf der Autobahn stehen bleiben oder mal so kurzerhand von der Autobahn auf den Waldweg fahren, direkt ohne Abfahrt. Ja. Aua, ne? Mache ich natürlich nicht. Aber das sind so die Knackpunkte, wo man dann sieht, kommen diese Fehler häufig vor, ja, oder wird es von der Software erkannt? Ja. Gut. Deswegen nur mal jetzt kurz, da gibt es auch nochmal dann eine Zusammenfassung und auch einen Vergleich von den beiden kostenfreien Navigationslösungen und dann ist es auch aussagekräftiger. So, zu guter Letzt in den News noch, Asus zeigt neue Geräte und zwar ein ganzer Schwarm voll neuen Sachen. Auf der Computex, ja, unter anderem auch ein PhonePad 8 mit 8 Zoll Display. Es wird immer größer, sogar die PhonePads werden größer. Wahnsinn, ja. Ich bin im Trend, Leute, ja. Ich bin im Trend, ja. Rio the Trendsetter, ja. Ganz klar. So, jetzt können wir mal überlegen über den Spruch, ja. Aber auf jeden Fall, das PhonePad mit 8 Zoll hat 1280 mal 800 Pixel Auflösung, kommt mit einem Intel Atom Prozessor Z3560 Quad Core mit 1,8 GHz. Das hört sich doch schon mal sehr vielversprechend an. Ja, also wird bestimmt nicht langsam sein. 3G Netzwerk, Aber es gab keine Erwähnung von LTE. Deswegen darf man davon ausgehen, dass es eben auch wieder für einen günstigen Bereich, wie es auch nicht anders zu erwarten war, für das Phone-Pad angesiedelt ist. Und ich denke, das wird auch seine Fans finden. Ja, die Memo-Pads im Prinzip ähnlich wie das Phone-Pad, bloß eben ohne 3G. Verbindung für Telefonieren zumindest, ja. Die haben dann auch den Intel 64-Bit Quad-Core-Prozessor mit drin und da gibt's auch ein 7 und ein 8 Zoll Display, wie gesagt, keine Telefonfunktion, was natürlich dann auch das Ganze etwas günstiger macht. Ja. Also, man darf gespannt sein, ja. Auch interessant vielleicht für einige das Transformer Book, ja. Da gibt's was Neues. Und das Pet Phone, ja, wie sich das so schön nennt. Ich sag mal so. Dieses Asus Transformer ja, Notebook, muss ich schon fast sagen, ja, hat ein 12,5 Zoll Display. Ja. Man kann es von der Tastatur quasi abnehmen, dann hat man ein Tablet. Man kann aber auch hinten das Handy rausnehmen und hat ein Handy. Also 5 Zoll Smartphone, 12,5 Zoll Tablet oder Notebook. Alle drei ist möglich, kommt mit interessanten, imponierenden 128 GB Speicher. Wow! Ja. Es gibt eine 4.4 KitKat-Version und soweit ich das verstehe, auch mit diesem angekündigten Dual-Boot, ein Hybrid also, und das kann auch Windows 8.1 nutzen. Ja. Und wenn man das Ganze dann hinten das Handy herauszieht, dann hat man ein 5 Zoll Android-Smartphone mit einer Intel Quad-Core CPU. Alles zusammen in einem System, das ist gut. Auf den Preis wird es wahrscheinlich mal wieder ankommen. Aber ich sag mal wirklich, für Leute, ja, die jetzt Internet surfen, ja, vielleicht mal ein bisschen was an ein Dokument schreiben wollen, aber jetzt nicht unbedingt die riesen Ausstattung brauchen, also riesen Gaming-Computer, ja, für die ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, wenn der Preis stimmt, ja, die haben eine vernünftige Tastatur, vernünftiges Computersystem, sogar noch die Möglichkeit für Windows 8.1, wenn man es denn unbedingt braucht. Ja, also das heißt für Produktivprogramme, hoffentlich kann man da auch das Windows ersetzen, das Linux, weiß nicht. Und dann hat man die Möglichkeit, das Ganze eben als normales Tablet benutzen, wenn man gemütlich am TV sitzt, ja. Und wenn man unterwegs ist, kann man das Handy rausziehen und hat ein normales 5 Zoll Smartphone. Ich finde es gar nicht mal so übel. Eigentlich die eierlegende Wollmilchsau ins Nonplusultra, alles in einem Gerät, ja, ist doch gar nicht schlecht. Ja. Wenn das Ding natürlich 1500 Euro kostet, können wir das ganz vergessen. Ja. Bin mal gespannt. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Es war nicht viel los, wie auch nicht anders zu erwarten bei dem tollen Wetter. Ja, Humble Bundle 10 hat mir der Robert geschrieben. Ich hätte es ja fast vergessen tatsächlich. Humble Bundle 10 für PC und Android, sprich also für Windows und Android. Wieder ein paar nette Programme. Ja. Es ist noch nicht ganz klar, was noch kommt. Es sollen noch zusätzliche Software kommen. Was schon fest drin ist, das Programm Symphony, ja, ein schönes, ja, wie soll man das sagen, Musikspiel, ja, kennt man eigentlich schon, aber, ja, wie soll ich das ausdrücken, man spielt eben, macht dabei Musik, indem man bestimmte Aktionen ausführt, die muss man eben dann auch zeitkritisch ausführen und dann kriegt man so richtig schönes, ich sag immer so schön Soundscape, ja, und so eine dynamische Melodie, die sich dann immer weiterentwickelt, ganz, ganz schön eigentlich, ja. Denn dann Galcon Legends, ja, ein verrückter, wie soll ich denn das ausdrücken, Missile Explosion Weltraum-Shooter. Ja, also ja, diese typische, ach, wie soll man sagen? Ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, ja, diese Neon-Optik da, und da geht's richtig gut zur Sache mit jede Menge Effekten auf dem Bildschirm. Macht sicherlich auch Spaß. Ich hab's jetzt noch nicht gezockt. Der Draw a Stickman Epic, und das dürfte wohl das interessanteste Spiel dabei sein. Also ein Spiel, wo man sein eigenes Strichmännchen zeichnet und dann eben damit auf Aufgaben ausführt, ja. Und da muss man auch immer wieder neue Sachen dazu zeichnen. Zum Beispiel, man zeichnet eine Axt, dann nimmt das Männchen die Axt und kloppt damit irgendwas kaputt, ja, und so weiter und so weiter. Also, das macht sicherlich sehr lange Spaß. Und das ist wohl eins von den wichtigsten Spielen. Das Besondere wieder dran ist, wie immer mit dem Humble Bundle, ja, ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Ihr könnt 1 Euro zahlen für die 3 Spiele. Ihr könnt aber auch fairerweise hingehen und sagen, oh wei, also das ist immer schon 10 Euro wert. Ja. Und das ist immer noch gut. Wenn ihr das macht, nämlich mehr als zum Beispiel $4.84 bieten, dann bekommt ihr zusätzlich noch Skulls of the Shogun, ja, ein schönes Prügelspiel, Metal Slug 3, richtig schön gemacht, ja, und Field Runners 2, ja, das ist ein Tower Defense Game, Breach and Clear ist auch noch dabei, das ist ein taktischer, Rail Shooter, naja, fast, ja, also in etwa. Und es wird noch mehr Spiele dafür geben, wenn man eben über diesen Durchschnitt zahlt, ja. Von daher dürfte es also sehr interessant sein. Der Robert hat übrigens noch geschrieben, also mit der Steuerung von Metal Slug komme ich mal gar nicht zurecht, geht es euch auch so? Ja, gut, die Metal Slug-Reihe ist natürlich hier bekannt, dass auf Android ein bisschen schwierig zu steuern ist, höre ich nicht zum ersten Mal. Ich selbst habe es allerdings noch nicht gespielt, das Metal Slug 3, kann leider nichts sagen, vielleicht hat es ja von euch schon jemand ausprobiert und könnte dem Robert da mal sagen, ob er was falsch macht oder es wirklich so schlecht zu steuern ist. Also Humble Bundle 10 jetzt verfügbar. Bei humblebundle.com oder ihr geht einfach auf den Link und könnt es von dort aus dann euch da weiterverfolgen. Ja. So, was haben wir noch? Bei Google Now gibt es jetzt auch Bedenken. Ja, habe ich geschrieben. Ja, genau. Ich habe ja letzte Woche angesprochen in der Folge 202 wegen Google Now, ja, dass man eben, wenn man Google Now nutzen möchten, dass dann oft der Fehler gemacht wird. Man sagt, naja, Google Now bringt ja gar nichts, ist ja totaler Müll, ja, weil es zeigt einem nicht das an, was man will. Es kommt eben daher, wie ich schon gesagt habe, weil wenn man Google Now nutzen möchte, muss man wirklich alle Google-Dienste auch wirklich exzessiv nutzen. Google Mail, Google Calendar, Navigation, man muss auch die Standortfreigaben komplett an Google freigeben. Ja, nur dann kann Google Now im Hintergrund so werkeln, dass dann das so zustande kommt. Und ich kann es euch versichern, ja, Google Now hat genau gewusst, wo ich wann hinfahren will, ja, selbst wenn ich es noch nicht gewusst habe und mich daran erinnert. Und es funktioniert, es ist Magie. Ja, das ist Magie. Aber, und das habe ich auch gemerkt, sobald ihr nur ein Tool von den Google Sachen nicht nutzt, dann ist Google Now nur noch halb so gut. Und wenn ihr natürlich kaum noch Google Dienste nutzt, dann kann Google Now euch gar nichts mehr bringen. Ja. Und der Matt Spike hat jetzt geschrieben, hallo Folge 202, zu Google Now perfektes Tool für Google, ein vollständiges Nutzerprofil zu bekommen. Ja, das ist klar. Ja. Die Bedenken kann man natürlich da auch so sehen, ja. Klar, weil Google Now funktioniert nur dann, wenn Google alles weiß. Ja. Aber man sollte auch fairerweise sagen, es ist ein Algorithmus, da ist kein Mitarbeiter da, der dann sagt, na, Moment mal, ach, guck mal, der Rio, wo der wieder hin will. Ah, Moment, jetzt schreibe ich mal rein, so, zack, so, jetzt kann er Es wird halt dorthin gelotst. Nein, das geht so nicht, ja. Das sieht niemand. Ja, zumindest nicht, wenn nicht die NSA irgendwie gerade die Daten abzieht. Also, wie gesagt, muss man sich selbst Gedanken drüber machen, selbst entscheiden, weil der Nutzen ist schon ziemlich hoch, muss man ganz klar sagen. So, dann komme ich jetzt auch schnell zur App der Woche. Ich mach's kurz und schmerzlos. Worms 3. Ha! Ja, ich hab's gesehen, ich bin begeistert. Ja, Worms liebe ich ja schon seit eh und je. Und jetzt neue Levels für die Android Geräte und auch ganz lustige neue Waffen. Sprachausgabe wurde verbessert. Man kann viele Sachen neu einstellen. Ja, nicht nur die Sprachausgabe. Man kann seine Teams anlegen und. Und auch sehr interessant, ja, asynchrone Multiplayer-Battles. Und das ist einfach, das macht riesig Spaß. Aber wie jemand kommt da an Pro-Gamer, ja, der fetzt einem sowas mit den Worms weg, da kann man nur noch heulen. Ne? Ja, wie gesagt, das Anpassen seiner Würmer, ja, das Customizing ist richtig gut gelungen, dann macht das richtig Spaß und verleiht so ein kleiner persönlicher Touch, ja. Ansonsten muss ich sagen, die Grafik ist auch schön gelungen, natürlich, wie man es eben bei den Worms-Spielen auch sich schon vorstellen kann. Also neuer Grafikpreis gewinnt man damit nicht. Ja. Immerhin animierte Grafiken jetzt im Hintergrund, also nicht nur Bitmaps oder sowas, ja, sondern richtig schön animierte Grafiken. Das kommt aber auch da jetzt nicht auf so ein Grafikgewitter an, hauptsache die Effekte sind einigermaßen schön, ja. Wo es wirklich drauf ankommt, ist auf den Spielspaß bei dem Ding und auf die verrückten Waffen, wo man immer denkt, ha, ich hab gewonnen und dann setzt der andere irgendeine komische Waffe ein und das ganze Spiel ist umgedreht worden, ja. Eigentlich so richtig gemein, ja, aber irgendwie macht es dann trotzdem Spaß und deswegen auch App der Woche geworden. Spielspaß, ja, Skala über dem Messbereich. Ja, über dem Messbereich. Wie so viele Jahre, wie Worms mir schon Spaß macht, das hätte ich auch nie gedacht, dass es überhaupt möglich ist. Ja. Ja. Gut, also für 3,99 kriegt man das dann die Größe mit 128 MB für so ein Spiel natürlich gar nicht mal so wenig, ja, aber ich denke mal, das lässt sich mit den moderneren Geräten verschmerzen. Ich würde auch auf jeden Fall ein Gerät mit etwas mehr Leistung empfehlen. Zwar braucht man hier nur Gingerbread dazu, also ab 2.3 funktioniert es, ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall zu empfehlen, dass ein bisschen mehr Power vorhanden ist, weil die Berechnungen bei Worms sind immer ein bisschen zeitkritisch als und damit man eben nicht hier so eine Ruckelorgie verfällt, wäre es schon ganz gut, wenn man mindestens einen Dual-Core-Prozessor hätte, ja, und da ist dann auch hoffentlich genug Platz für 128 MB zu installieren. 3,99 Euro ist auch ein fairer Preis, wie ich finde, für so viel Spielspaß und deswegen, yay, loslegen. Worms 3. Damit sind wir am Ende vom Antcast für diese Woche und wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. In der Antcast-Community ist der richtige Platz dafür. Einfach bei Google Plus Antcast oben eingehen und schon findet ihr die Antcast-Community. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com, ich sag's nochmal. GBG-Key ist vorhanden, findet ihr auf der Seite antcast.thenetcast.com. Dort findet ihr auch die ganzen Links und Infos zu der Sendung. Bitte auf Achtung, übrigens, der KBG-Key ist auch neu seit letzter Sendung. Wichtig. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche mit interessanten News. Was? Okay, also bis dann. Tschüss. We'll be right back. world.